Tune von Dickie Laundrie im JD Twitch Edit. Super weird. Wir machen gleich eine Minute kurze Pause. Vielleicht schaut ihr mal rüber auf Insta @functionist oder @fm4unlimited. Drückt auf Folgen. Schickt eine nette Nachricht. Freue mich über Feedback. Ich kann euch nicht sehen und nicht hören. Wir schicken noch bis 22 Uhr hier die Beats über die glitzernden Lichter der Stadt und übers ganze Land und raus via Livestream in die ganze Welt. Mein Name ist DJ Functionist. In 2 Stunden startet hier FM4 La Boom Deluxe in die Nacht. In 1 Stunde kommen mich Lovefire Vienna besuchen, inklusive Special Guest Sianza von Radio 80.000. Und in 1 Minute geht's hier weiter mit DJ Beware. Bleibt dabei! Start in die neue Saison. Moto Austria Vels. Wahnsinn. Mit allen namhaften Motorrad- und Rollerherstellern und Brands. Zahlreiche Premieren und einzigartige Freestyle-Motocross-Show. Und neu Probefahren am Testival. Mehr Infos unter moto-austria.at. 9. bis 11. Februar. Messe Vels. Hoch die Hände, super günstiges Wochenende. Der Penny Framstag. Diesen Freitag und Samstag gibt's -50% auf Schwächertapier. Pro 0,5 Liter ab 24 Dosen um nur 59 Cent. Super günstig, Penny. Bei Action gibt es immer extrem niedrige Preise. Fabuloser Reiniger, nur 1,39. Was? Das ist wirklich günstig. Und Cape Town Badetuch aus nachhaltiger Baumwolle, nur 2,99. Wusstest du, dass wir nur verantwortungsvoll angebaute Baumwolle einkaufen? Wow, gut und günstig. Besuche einfach eine unserer über 100 Filialen für noch mehr tolle Angebote. Action, kleine Preise, große Freude. FM4 Unlimited. Und hier geht's los mit John Moore, Echo, Buffo Buffo, Matty Smith und vielen, vielen mehr. 1 Stunde lang mit DJ Beware. Enjoy. FM4 Dance. Unlimited. We'll be right back. Set. Big Tunes von DJ Beware aufgelegt. On the decks, DJ Beware. Big Shoutouts an ihn nach Hongkong. Super Mix. Wenn Shazam versagt, dann schreibt uns zum Beispiel auf Instagram @FM4Unlimited oder direkt an mich @Functionist. In einer Stunde 14 Minuten FM4 Labum Deluxe. In 14 Minuten ein Lo-Fi-Special mit Sianza als Special Guest. Sie ist von Radio 80.000. Heute in Wien, zuerst in FM4 Unlimited und dann später im SAS in Wien. Bleibt dran, wird eine super Stunde von 21 bis 22 Uhr mit Sianza.

Thank you.

soul. secrets to behold. You got my body, got my soul. When you're near, I feel the fire. You're the center of my desire. So much magic in your touch, I just can't get enough. To party.

I love when you talk to me.